In den Städten der arabischen Welt wird derweil versucht, Saddam Hussein zum Einlenken zu bewegen. Aber die Gefahr eines Krieges wächst von Tag zu Tag. Aus Kairo, Veit Lennartz. Gegen Abend landeten ägyptische Militärmaschinen in Kairo. An Bord Flüchtlinge aus Kuwait und dem Irak, die in Jordanien gestrandet waren. Obwohl Jordanien den Flüchtlingsstrom kaum noch bewältigen kann und die Grenze zum Irak geschlossen hat, sind heute wieder mehr als 10.000 Menschen geflohen. Diese Passagiere sind noch glücklich dran, denn fast 2 Millionen Ägypter arbeiten im Irak und in Kuwait und versuchen nun verzweifelt in ihre Heimat zurückzukommen. Die Europäische Gemeinschaft will die Luftbrücke zwischen Amman in Jordanien und Kairo mit 2 Millionen Mark unterstützen. Unser ganzes Geld ist in Kuwait geblieben, sagt dieser Mann. Unsere Wohnung, alles. Wir haben nichts mehr. In einer neuen Botschaft appelliert Iraks Präsident Saddam Hussein heute auch an das ägyptische Volk, brandmarkte die Zusammenarbeit zwischen dem saudischen König Fahd und der westlichen Welt und beschwor das Vorbild Abdul Nassers. Ganz offensichtlich bemüht sich der Iraker, die Bevölkerung gegen die Politik ihrer Führung aufzubringen und beschwört die arabische Solidarität. Ägypten war das erste arabische Land, das Truppenkontingente nach Saudi-Arabien geschickt hat und von Anfang an hat es den Überfall auf Kuwait schärfstens verurteilt. Inzwischen geht der Truppenaufmarsch weiter. Gestern fuhren der Flugzeugträger Saratoga und 2 Lenkwaffenzerstörer in den Suezkanal Richtung Golf ein. Die Saratoga soll den Flugzeugträger Eisenhower ersetzen, der gegen Mitternacht den Kanal Richtung Mittelmeer durchfahren wird. Für Samstag und Sonntag sind Schiffe mit schwerem Kampfgerät angekündigt. Heute war im Nahen Osten ein Tag politischer Aktivitäten und der wachsenden Furcht vor einem Krieg. König Hussein von Jordanien brach am Nachmittag zu einer Rundreise durch arabische Staaten auf. Erste Station war der Jemen, der im wichtigen Sicherheitsrat der Vereinten Nationen das Sprachrohr der arabischen Welt ist. Ein letzter Versuch des jordanischen Königs, die Katastrophe, wie er es nennt, zu verhindern und den Konflikt doch noch innerarabisch zu lösen. Morgen am späten Abend läuft das Ultimatum ab, mit dem Saddam Hussein die in Kuwait akkreditierten Diplomaten zwingen will, das Land zu verlassen und nach Bagdad umzuziehen. Sollten sie sich weigern, das hat er deutlich gemacht, verlören sie ihre diplomatische Immunität und würden behandelt wie alle anderen Ausländer. Das heißt, interniert oder verhaftet oder auch verschleppt in die Geiselhaft. Die USA, die Sowjetunion, die Staaten der Europäischen Gemeinschaft und 11 andere Länder haben sich bisher geweigert, ihre Botschaften im besetzten Kuwait zu schließen. Die erste direkte Konfrontation zwischen irakischen Soldaten und offiziellen Vertretern der westlichen wie der östlichen Welt scheint unausweichlich. Für seinen Propagandakrieg hat sich Saddam Hussein heute etwas Neues einfallen lassen. Etwa 20 britische Staatsangehörige, Männer, Frauen und Kinder, allesamt in Geiselhaft, sind in seinen Amtssitz gebracht und dort im Gespräch mit dem Diktator für das irakische Fernsehen aufgenommen worden. Die amerikanische Fernsehgesellschaft CNN hat die Bilder heute in der ganzen Welt verbreitet. Aus Washington, Peter Stasch. Saddam Hussein wollte heute im irakischen Fernsehen nicht der Wilde, sondern der Milde sein, der sich bei den gefangen gehaltenen Kindern erkundigte, ob sie auch genug Milch und Cornflakes hätten. Der irakische Staatspräsident hatte britische Familien aufgesucht, um ihnen ihre Lage zu erklären. Der amerikanische Nachrichtensender CNN berichtete um die Mittagsstunde zuerst über diesen spektakulären Schritt des irakischen Staatspräsidenten, der unter den Beobachtern Gänsehaut auslöste, weil das Schicksal der festgehaltenen ausländischen Staatsbürger noch nie so persönlich sichtbar gemacht worden war. Die Washington Post hat in ihrem Gesellschaftsteil bereits auf das Phänomen hingewiesen, dass CNN die Rolle einer Art Briefträger spiele. George Bush liest über diesen Kanal die offenen Botschaften, die ihm der Sprecher von Saddam Hussein regelmäßig zukommen lässt. Und das Weiße Haus glaubt zu wissen, dass auf demselben Wege Bagdad sofort erfährt, wenn der amerikanische Präsident reagiert, so als er gestern erklärte, jeder Entscheidungsträger in den Vereinigten Staaten und in allen Ländern, die betroffen sind, sind besorgt über das Leben der Unschuldigen. Und so wägt man dies sorgfältig ab. Aber dennoch, internationales Recht, die Sanktionen nach Artikel 7 der UN-Charta müssen durchgesetzt werden. Also vermittelte Saddam Hussein den Briten heute ein Bild von George Bushs Sorglosigkeit und Angriffslust. In den sogenannten demokratischen Medien wird George Bush gedrängt, gegen den Irak trotz ihrer Anwesenheit hier loszuschlagen, erklärte er den Männern, Frauen und Kindern. Im derzeitigen Krieg mit Worten und Bildern fügte der irakische Präsident hinzu, dass westliche Medien bewusst oder unbewusst 2 arabische Wörter durcheinandergebracht hätten. Sie sprechen von den Ausländern als Menschenschild, während Saddam Hussein nur gemeint habe, dass sie zu militärischen Zwecken da seien, durch ihre pure Anwesenheit den Krieg verhindern sollten. Which we meant An dieses Kind gewandt, sagte Saddam Hussein, Stuart, du wirst diese Tage in deinem Leben nie vergessen und ein stolzer Held sein. Auf die Frage, ob denn eine Verhandlungsbereitschaft des amerikanischen Präsidenten je zu erkennen gewesen wäre, warf Saddam Hussein George Bush eine bornierte Haltung vor, weil er die irakischen Gesprächsangebote nie ernsthaft geprüft habe. Auf das Gruppenbild mit Kindern reagierte das US-Außenministerium bislang mit keinem Kommentar. Und aus George Bushs Umgebung spürt man das Bemühen, diese neue Runde im Wettstreit um die weltöffentliche Meinung herunterzuspielen. Der Diktator mit Kindern verkleidet als der gute Onkel. Das hatten wir doch schon mal. Seit dem Überfall der Iraker auf das Scheichtum Kuwait schläft keiner mehr ruhig am Persischen Golf. Es droht ein Krieg und, wer weiß, einigen der kleineren Anrainer das gleiche Schicksal wie Kuwait. Für die Vereinigten Arabischen Emirate ist da auch die relativ große Entfernung vom Herrschaftsbereich des Diktators Saddam Hussein nur ein schwacher Trost. Das Land lebt in Alarmbereitschaft. Und weil es allein keine Chance hat, sich gegen den mächtigen Irak wirkungsvoll zu verteidigen, haben amerikanische Streitkräfte dort Posten bezogen. Unser Nahostkorrespondent Patrick Leclerc ist im Augenblick in der Hauptstadt Dubai. Ich sage Ihnen das, weil er es Ihnen nicht sagen darf. Die in kritischen Zeiten immer wieder probierte Zensur hat die Reporter an die kurze Leine gelegt. Hier ist Leclercs Bericht aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. In den kleineren Golfstaaten ist von einer Kriegsgefahr bisher wenig zu spüren, zumindest nicht auf den ersten Blick. Die Geschäfte sind voll wie eh und je, der Hang zum Luxus ist ungebrochen. Die Regierenden, meist alteingesessene Herrscherfamilien, versuchen sich nicht zu exponieren. Dabei wurden gerade sie, von Irak Saddam Hussein, wiederholt an den Pranger gestellt. Er bezeichnete sie als Ölscheichs, die mit ihrem Feudalsystem nicht mehr in die heutige Zeit passten. Vor der Küste hat sich die Schlinge inzwischen zugezogen. Die internationale Armada hat die Situation am Ausgang des Persischen Golfs voll im Griff. Der Irak hat keine Chance mehr, Öltanker durchzuschleusen oder auf Frachter mit Lebensmitteln zu hoffen. Die Unterstützung der Anrainerstaaten ist groß, wenn es darum geht, die Blockadebrecher aufzuspüren. Jede noch so kleine Schiffsbewegung wird festgehalten. Die Häfen operieren nur noch mit halber Kraft. Die Umschlagszahlen sind drastisch zurückgegangen. Internationale Agenturen, die bis vor kurzem noch an einen Ausbau ihrer Kapazitäten gedacht hatten, hüllen sich jetzt in Schweigen. Erste Auswirkungen einer Krise, deren Ende nicht absehbar ist. Viele Lagerhallen sollen bereits leer stehen. Viele Aufträge konnten nicht mehr abgewickelt werden. Die Demonstrationen in den von Haus aus eher unpolitischen Golfstaaten häufen sich. Das Schicksal der kuwaitischen Brüder, die unter vergleichbaren Umständen gelebt haben, hat viele wachgerüttelt. Der brutale Zugriff Saddam Husseins führt zu solchen Aktionen der Solidarität. Die Menschen hier wissen, dass Bagdads Raketen theoretisch auch in ihren modernistischen Städten einschlagen könnten. Hilfe kommt von außen. Die Amerikaner haben bereits Truppen geschickt. Die Franzosen sollen in wenigen Tagen mit Luftlandeeinheiten folgen. Die Operation läuft bisher fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Die fremden Truppen sollen aber nicht nur der eigenen Sicherheit dienen. Vielmehr ist im Ernstfall daran gedacht, sie als Rückgrat zu benutzen. Außerdem... Mit seiner Forderung, die Botschaften bis heute 23 Uhr mitteleuropäischer Zeit von Kuwait nach Bagdad zu verlegen, hat der irakische Herrscher Saddam Hussein für eine Zuspitzung in der Golfkrise gesorgt. Nun wurde heute bekannt, dass dieses Ultimatum, jedenfalls im Falle der japanischen Botschaft, schon vorverlegt wurde. Bis 11 Uhr sollen die zwei dort verbliebenen Diplomaten die Vertretung räumen. Die Botschaft soll im Übrigen von irakischen Soldaten umstellt sein. Bekanntlich werden sich, wie Japan auch, die USA, Kanada, die Sowjetunion, aber auch die Staaten der Europäischen Gemeinschaft weigern, der Drohung nachzugeben. Man ist sich einig, dass der Entzug der diplomatischen Immunität für alle, die nicht nach Bagdad wechseln, ein Bruch des Völkerrechts sei. In Amman am Telefon ist nun mein Kollege Marcel Pott. Herr Pott, die Irakis haben ja angekündigt, sie wollten heute Nacht das Botschaftsviertel in Kuwait einmauern. Wie weit könnten denn die irakischen Besatzer in Kuwait nach den bisherigen Erfahrungen tatsächlich gehen? Zunächst einmal sieht es nur so aus, als würden die irakischen Soldaten die Kanzleien umzingeln. Es ist so, dass die japanische Botschaft umstellt ist und offenbar auch mindestens drei, wenn nicht gar vier weitere westliche Botschaften, die Botschaft Großbritanniens, Norwegens, Ungarns und wohl auch Schwedens. Es war die Rede davon, dass das Kanzleigelände der Botschaft der Vereinigten Staaten bereits umstellt ist mit irakischen Soldaten und man beabsichtigt wohl auf irakischer Seite dadurch den Zugang und den Fortgang von den Botschaften zu versperren und damit automatisch eben auch den Botschaftsbetrieb zum Erliegen zu bringen. Das Ultimatum an die japanische Botschaft ist ja nach unserer Zeit vor einer Stunde schon abgelaufen. Gibt es irgendwelche Informationen darüber, was dort passiert? In der japanischen Botschaft befinden sich nur noch zwei Diplomaten und die warten jetzt darauf, was mit ihnen geschieht. Denn sie selber können wohl offenbar nichts unternehmen aus eigener Kraft. Möglicherweise werden sie aus der Botschaft heraus expediert, denn schon am Mittwoch hat ein Regierungsvertreter des irakischen Regimes gesagt, man werde im Zweifel die Diplomaten jener Länder, die sich dem Ultimatum widersetzten, deportieren. Mhm. Das heißt also, man wird sie irgendwohin verbringen. Man hat ja angedroht, sie wie normale Bürger zu behandeln. Sie haben das eingangs schon erwähnt. Vor allem, Herr Pott, in den US-amerikanischen Medien wird ja wohl ein bisschen der Eindruck erweckt, als könnte dieser Streit um die Botschaften nun zum zündenden Funken werden. Auf der anderen Seite haben aber auch die USA ihre Marines, die die Botschaft zu schützen hatten, abgezogen. Was verbirgt sich dahinter? Welche Interessen sind da am Werke? Der Abzug der Marinesoldaten, die normalerweise den Wachdienst vor der amerikanischen Botschaft in Kuwait versehen, deutet wohl darauf hin, dass die USA sich der zwangsweisen Schließung ihrer diplomatischen Vertretung zumindest nicht mit militärischen Mitteln widersetzen wollen, zumindest in diesem Rahmen nicht. Und man muss sich mal anschauen, was der amerikanische Verteidigungsminister Cheney gesagt hat. Er hat gesagt, Saddam Hussein begeht einen Fehler, wenn er so handelt wie angedroht und das ist ein illegaler Akt. Und das scheint mir doch eine relativ milde Reaktion von amerikanischer Seite zu sein. Vielleicht sollten wir noch auf die versprochene Grenzöffnung heute Nachmittag in Jordanien zu sprechen kommen. Im sogenannten Niemandsland zwischen dem Irak und Jordanien, da sollen sich ja immer mehr Flüchtlinge versammeln. Allein von 150.000 Pakistanern ist die Rede. Die Zustände, das kann man sich leicht ausmalen, sind katastrophal. Wird denn tatsächlich heute Nachmittag wohl die Grenze geöffnet werden? Und was passiert mit diesen Menschen, wenn tatsächlich ein Kontingent von nur 20.000 nach Jordanien hineingelassen wird? Die jordanische Regierung hat vor etwa einer halben Stunde angekündigt, dass man die Grenzen wieder aufmachen werde. Offenbar glaubt Amman jetzt in der Lage zu sein, dem Flüchtlingsstrom Herr zu werden. Wir wissen, dass das internationale Rote Kreuz in Zusammenarbeit mit dem Roten Halbmond hier in Jordanien ein Abkommen, eine Vereinbarung mit der Regierung getroffen haben, um Abhilfe zu schaffen, humanitäre Hilfe zu leisten an der Grenze. Heute wird also ein medizinisches Einrichtungszelt, wenn man so will, an der Grenze installiert, mithilfe des Internationalen Roten Kreuzes. Es geht in erster Linie darum, den völlig verarmten Leuten, die tagelang zum Teil in brütender Hitze ausharren müssen, medizinisch zu helfen, ihnen Wasser zu geben und auch sanitäre Einrichtungen zu schaffen. Denn die Verhältnisse sind in der Tat katastrophal und bisher war Jordanien nicht in der Lage, dieser Verhältnisse Herr zu werden. Vielen Dank für diese Informationen. Das war aus Amman Marcel Pott. Skizzierte, so wird es jedenfalls gemeldet, die Bedingungen, unter denen die Armee seines Landes zu einem Erstschlag gegen den Irak ausholen könnte. Peter Philipp in Jerusalem, was hat Shamir da eigentlich genau gesagt und wie muss das interpretiert werden? Shamir hatte vor einer Gruppe amerikanischer Juden erklärt, wenn es Israel nicht gelänge, einen Krieg mit dem Irak zu verhindern und es ihm auch nicht gelänge, durch einen ersten Schlag die Oberhand zu gewinnen, dann müsse es versuchen, möglichst schnell zu siegen. Das ist eine Erklärung, die offensichtlich von einigen Agenturkollegen missverstanden wurde und dann sofort so interpretiert wurde, als habe Shamir hier zumindest indirekt einen Präventivschlag angekündigt. Shamir hat dann versucht klarzustellen, er hat gesagt, wenn es zu einem Krieg komme zwischen Israel und dem Irak, dann müsse Israel sich darum bemühen, mit einem großen und vernichtenden Schlag zu kommen, um eben es nicht zu einer großen Eskalation ausarten zu lassen. Das ist immer schon israelische Politik gewesen, immer schon israelische Strategie. Es ist also eigentlich nichts Neues und die Israelis, besonders eben in führenden Stellen, sind nicht besonders beglückt davon, dass hier fast Falschmeldungen um die Welt gingen, denn Israel gibt sich weiterhin jede Mühe, möglichst ruhig und sich möglichst dezent im Hintergrund zu halten. halten und möglichst so zu tun, als habe man mit der ganzen Affäre vorläufig nichts zu tun. Nun versucht ja aber offenbar der Irak, Israel in die Krise mit hineinzuziehen. Das hat damit angefangen, dass Saddam Hussein gesagt hat, Irak würde sich aus Kuwait zurückziehen, wenn die Israelis sich aus den besetzten Gebieten zurückziehen würden. Ja, das, diese Erklärung, dieses Junktim wurde ja für die Israelis zumindest zum Glück dann in der ganzen Welt zurückgewiesen. Aber der Irak, es gibt mehrere Hinweise darauf, zum Beispiel auch die Behauptung, es seien israelische Flugzeuge in Saudi-Arabien stationiert mit amerikanischen Bemalungen, es seien israelische Luftwaffenpiloten dort stationiert und einige Dinge mehr. Solche Erklärungen deuten wirklich darauf hin, dass der Irak versucht, Israel in den Konflikt hineinzuziehen, nicht unbedingt, weil er die direkte Auseinandersetzung mit Israel sucht, aber weil er offensichtlich hofft, in diesem Fall dann die Unterstützung der Araber oder des größten Teils der Araber zu gewinnen, die ihm jetzt diese Unterstützung verweigern, eben weil er einen arabischen Staat überfallen hat. Wenn es ihm gelänge, es die Dinge so hinzustellen, als befände er sich eigentlich in einer Konfrontation mit den Amerikanern auf der einen und den Israelis auf der anderen Seite, dann hätte er vermutlich eine Chance, auch in anderen arabischen Staaten Zuspruch und Unterstützung zu finden, aber das ist im Augenblick nicht der Fall. Man rechnet eigentlich unter Experten in Israel damit, dass Saddam Hussein nicht versuchen wird, durch irgendeinen Angriff auf Israel zum Einsteigen in eine solche Konfrontation zu veranlassen, sondern dass er eher versucht sein wird, durch gewisse Sticheleien, durch Provokationen, vielleicht auch durch die Unterstützung für einen Terroranschlag, einen größeren Terroranschlag gegen ein israelisches Ziel, Israel so weit zu reißen, dass es die Geduld und die Zurückhaltung verliert und dann gegen den Irak vorgeht. Wie beurteilt man denn in Israel, Herr Philipp, das Ultimatum, die Botschaften in Kuwait zu schließen? Nun hat natürlich Israel selbstverständlich keine Botschaft dort, aber befürchtet man möglicherweise, dass da ein Funke gezündet werden könnte? Da teilt man offensichtlich die Meinung der Amerikaner, dass dieses Ultimatum und das Ablaufen des Ultimatums eine vielleicht der kritischsten Momente in dieser bisherigen Krise sein könnte. Denn man konzentriert sich in seinem Interesse vor allen Dingen auf die Reaktion der Amerikaner, die zwar die Marines abgezogen haben und offensichtlich eben auch keine Absicht haben, irgendeinen sinnlosen Widerstand dort zu leisten gegen die irakische Armee. Aber auf der anderen Seite sagt man sich in Israel, es sei wahrscheinlich sehr wichtig zu sehen, ob Washington widerstandslos, von außen widerstandslos hinnimmt, dass man ihm eine Botschaft schließt und damit eigentlich es zwingt zuzugeben, dass es den Staat Kuwait nicht mehr gibt. Wir müssen abwarten und ich glaube, die Israelis warten trotz des Schabbat, der in wenigen Stunden hier beginnt, mit großer Spannung ab, wie heute Abend und wie morgen früh die weiteren Entwicklungen sein werden. Erst wenn man das sieht, dann kann man vermutlich Rückschlüsse ziehen auf das, was die nächsten Tage bringen werden. Die Hunderttausende geht die Zahl insgesamt. Für Jordanien war es unmöglich, für die Versorgung dieser Menschen noch weiter in menschenwürdiger Form zu sorgen. Nun richtet sich der Strom der Flüchtenden in die andere Richtung, nämlich in die Türkei. In Istanbul bin ich nun mit meinem Kollegen Bahar Güngör verbunden. Herr Güngör, gibt es denn schon Zahlen? Weiß man, wie viele Menschen auf diesem Weg vielleicht zu fliehen versuchen? In den letzten zwei Tagen wurden etwa 3.000, vor allem Pakistaner, Hinder, andere asiatische Bürger, aber auch Osteuropäer in der Türkei registriert. Es wird geschätzt von Ankara aus, dass mindestens 150.000 Menschen in den nächsten Tagen in die Türkei kommen werden. Man hat Einreise- und Transitvisen erleichtert verteilt, aber man will natürlich auch dafür sorgen, dass diese Menschen sofort in ihre Länder gebracht werden. Und in dieser Richtung hat die Türkei erste Aktivitäten unternommen und heute Nachmittag die Botschafter aller betroffenen Staaten ins Außenministerium bestellt, um über Luftbrücken oder andere Abtransportmöglichkeiten zu beraten. Was bedeutet denn dieser Flüchtlingsstrom für die Türkei? Kann man diese Menschen denn überhaupt kurzfristig unterbringen und versorgen? Überhaupt ist das sehr, sehr schwer möglich, weil Unterkunft und Versorgung ist in der Region ohnehin sehr schwierig. Und dann gibt es dort ja auch noch verstärkte militärische Aktivitäten angesichts des drohenden Krieges mit Irak. Und die Türkei wird ja sicherlich da eine sehr aktive Rolle spielen. Deshalb müssen die Menschen ja sowieso aus Südostanatolien ganz schnell in sicherere Regionen gebracht werden. Und da hat die Türkei große infrastrukturelle Probleme. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Bonn teilte mit, die Vertretung der Bundesrepublik sei davon nicht berührt. Belagert werde dagegen die Botschaft der DDR. Die Bundesrepublik weigert sich ebenso wie die anderen Staaten der Europäischen Gemeinschaft sowie die Großmächte und mehrere weitere Staaten in Ost und West, sich den Drohungen des Irak zu beugen. Die Frist zur Schließung der Mission ist für Japan bereits abgelaufen. Für die anderen Länder endet sie heute am späten Abend. Der Sprecher des amerikanischen Präsidenten Bush, Fitzwater, teilte mit, die USA hätten die Marineinfanteristen von ihrer Mission in Kuwait abgezogen. Dies wird als Signal dafür gedeutet, dass keine Menschenleben aufs Spiel gesetzt werden sollen. Innerhalb der Europäischen Gemeinschaft laufen intensive Bemühungen, sich auf mögliche Übergriffe auf Diplomaten vorzubereiten. Guten Abend, meine Damen und Herren. In wenigen Stunden läuft das Ultimatum ab, das Bagdad sämtlichen Ländern gestellt hat, die noch Botschaften in Kuwait unterhalten. Diese Länder, zu denen natürlich auch die Bundesrepublik gehört, sollen ihre diplomatischen Vertretungen in Kuwait schließen, und zwar bis heute Abend 23 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Schon während des Tages zeigten die Iraker, dass sie es mit dieser Herausforderung an die internationale Völkergemeinschaft ernst meinen. Sie umstellten mehrere Missionen. Wir werden gleich zu Beginn der Sendung hören, wie die Lage im Krisengebiet ist. Dann informieren wir Sie über den Stand der Beratung im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen und über die Raketenpotenziale, denen bei einem Ausbruch der Kämpfe entscheidende Bedeutung zukommen dürfte. Doch zunächst ins Krisengebiet am Golf. Dort hat sich die Lage in den letzten Stunden gefährlich zugespitzt. Irakische Soldaten haben mehrere Botschaften umstellt. Die bundesdeutsche Mission ist, wie das Auswärtige Amt auf Anfrage vor 10 Minuten mitteilte, noch nicht umzingelt, und die Verbindung zwischen der Bundeshauptstadt und der Botschaft steht noch. Offenbar ziehen die Soldaten abwechselnd mal an der einen, mal an einer anderen Botschaft auf, sodass irgendwann auch mal die bundesdeutsche Mission dran sein dürfte. Ein Nervenkrieg. Am Telefon ist nun Ulrich Tilgner in Amman. Herr Tilgner, ist mit Kurzschlussreaktionen der Iraker zu rechnen? Herr Leminski, das ist schwer zu sagen. Es ist ja so, dass erst einmal diese Frist offensichtlich verlängert wurde. Der spanische Botschafter hier in Amman hat gesagt, er habe Informationen aus Kuwait, dass morgen früh 6.30 Uhr endgültig Schluss sein soll mit dem Botschaftsbetrieb. Das sei die neue Mitteilung von den Irakern. Ob das jetzt stimmt oder nicht, ist schwer zu beurteilen, denn den ganzen Tag gibt es ja sehr widersprechende Meldungen. Der schwedische Außenminister hatte einmal gesagt, die britische Botschaft sei bereits von Soldaten umstellt worden. Dann hieß es in London wieder, es seien nur Soldaten vor der Botschaft aufgezogen. Sie haben es richtig beschrieben, die Soldaten ziehen von einer Botschaft zur anderen. Es ist ein Nervenkrieg, aber ich glaube nicht, dass die irakischen Soldaten die Nerven verlieren. Ich glaube, sie wollen die Botschaften, vor allen Dingen der westlichen Staaten, etwas provozieren und möchten wahrscheinlich doch erreichen, dass das Botschaftspersonal, also die Diplomaten, letztlich abziehen. Bagdad scheint in diesem Nervenkrieg doch ziemlich isoliert zu sein, Herr Tilgner. Auf wen kann Saddam Hussein eigentlich noch zählen? Ist er nicht selber umzingelt? Ja, er hat im Grunde kein Bündnispartner mehr. Der jordanische König ist auf Distanz gegangen. Jordanien ist ja im Grunde der letzte Verbündete Iraks gewesen, lange Zeit. Und der große Rückschlag ist ja heute erfolgt, als Irans Präsident Rafsanjani beim Freitagsgebet gesagt hat, dass die Islamische Republik akzeptiere, wenn die irakischen Invasionstruppen mit Gewalt von ausländischen Truppen aus Kuwait zurückgedrängt werden. Damit hat Iran ja praktisch den Einsatz von US-Truppen in der Kuwait-Krise gebilligt. Und die Hoffnung des irakischen Präsidenten, eben die Islamische Republik als Bündnispartner in der Auseinandersetzung mit den USA zu gewinnen, sind gescheitert. Man kann sagen, Irak ist isoliert. Es gibt Sympathie bei den Massen, aber nicht Unterstützung durch Staaten. Wie kann Jordanien, wo Saddam Hussein ja eben bei den Massen einige Sympathie genießt, das wachsende Flüchtlingsproblem bewältigen? Wie viele Flüchtlinge sind eigentlich noch zu erwarten? Ich habe heute mit dem Leiter der Delegation in Jordanien vom Internationalen Komitee des Roten Kreuzes gesprochen. Er sagt, wenn es schlimm wird, kommen noch Hunderttausende. Es gibt ja allein etwa 50.000 Menschen im Niemandsland zwischen Jordanien und dem Irak. Diese Menschen sind dort aufgestaut, seitdem Jordanien die Grenze vor 48 Stunden geschlossen hat. Um 4 Uhr wurde sie heute Nachmittag wieder geöffnet. Man rechnet damit, dass jetzt täglich 20.000 Menschen nach Jordanien hereingelassen werden. Das ist die Zahl, die der jordanische Innenminister bekannt gegeben hat. Die Verhältnisse an der Grenze sind katastrophal. Die Menschen haben große Wasserverluste erlitten. Ist zwar niemand verdurstet, aber sie haben einfach zu wenig trinken können. Es gab nur eine einzige Quelle in der Wüste. Wie groß sind denn die Chancen der diversen Friedensmissionen einzuschätzen? Der österreichische Präsident Waldheim will vermitteln, König Hussein versucht es, auch der SPD-Politiker Wischniewski ist unterwegs. Also ich glaube, der jordanische König setzt eindeutig darauf, Zeitgewinne zu erzielen, um diese Lage wieder zu deeskalieren, so hat er es ja auch wörtlich genannt. Er hat gesagt, ich kämpfe für den Frieden. Er steht im Grunde auf verlorenem Posten. Er hatte ja gestern den Jemen und Sudan besucht. Das sind zwei Länder, die mit Irak sympathisieren. Es ist ihm nicht gelungen, die großen Flügel, die die arabische Welt hat, also Saudi-Arabien und Ägypten auf der einen und den Irak auf der anderen, an einen Tisch zu bringen. Dann hätte es vielleicht zu einer Lösung kommen können. Kurt Waldheim dessen Besuch in Bagdad ist überraschend. Er hat gesagt, er will die österreichischen Staatsbürger aus dem Lande holen. Damit hat er natürlich Saddam Hussein einen sehr, sehr großen Gefallen getan. Er wird sich morgen gern an der Seite eines europäischen Präsidenten zeigen. Und natürlich genießt Waldheim Beifall in der arabischen Welt, weil er ja von Israel abgelehnt wird. Ich glaube, Waldheim hat keine Chancen, den Konflikt zu lösen. Vielleicht noch ein Wort zu Wischnewski. Er hat manchmal gute Kontakte zur PLO gehabt, vielleicht können die nützen. Aber ich glaube, politisch läuft eben nichts mehr in der jetzigen Situation. Besten Dank, Ulrich Tilgner in Amman. In New York ringt zur Stunde der Weltsicherheitsrat mit einer Resolution der USA, die eine begrenzte Gewaltanwendung erlauben soll, um das von der UNO beschlossene Embargo durchzusetzen. Walter Pfeffle informiert nun über den Stand der Beratungen. Die Vereinigten Staaten und Großbritannien haben gestern Abend im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen Geheimdienstfotos gezeigt, aus denen angeblich klar hervorgeht, dass der Irak Öl an Drittländer verkauft, um mit dem Erlös Waffen einzukaufen. Die Vereinten Nationen haben gegen den Irak wegen dessen Invasion und Einverleibung des Nachbarstaates Kuwait am 6. August ein komplettes Handelsembargo verhängt. Washington und London, zwei der fünf ständigen Mitglieder des Rates, die zusammen mit China, Frankreich und der Sowjetunion das Vetorecht haben, wollten mit den Fotos offenbar zeigen, dass die UNO-Sanktionen unterlaufen werden. Diplomaten sagten nach der gestrigen Sitzung des vom Rat eingesetzten Sanktionsausschusses, eines der Fotos zeige einen angeblich unter polnischer Flagge fahrenden Tanker beim Entladen von Kriegsmaterial in der libyschen Hafenstadt Tripoli. Nach Löschung dieser Ladung seien aus Tripoli Transportflugzeuge in Richtung Bagdad abgeflogen, sagten die UNO-Botschafter der USA und Großbritanniens Thomas Pickering und Sir Crispin Tickell. Der Sanktionsausschuss hat im Rahmen der UNO-Charta die Aufgabe, darauf zu achten, ob Strafmaßnahmen der UNO auch eingehalten werden. Mit den Fotos wollen die beiden Westmächte die übrigen Mitglieder des Sicherheitsrates davon überzeugen, dass die Zeit gekommen sei, die UNO-Sanktionen notfalls mit militärischen Maßnahmen durchzusetzen. Die Charta erlaubt dies, solange Beweise vorliegen. In der Irak-Angelegenheit steuert die Sowjetunion zwar mit den USA und anderen Westmächten zum ersten Mal seit Ende des Zweiten Weltkrieges einen gemeinsamen Kurs an. Obwohl Moskau den Irak bis an die Zähne bewaffnet hatte, schlossen sich die Sowjets der Verurteilung des Iraks durch den Sicherheitsrat an. Sie trugen auch drei andere Resolutionen mit, die der Sicherheitsrat seit der irakischen Invasion verabschiedet hat. Die USA und Großbritannien wollen nun eine fünfte Resolution durchbringen, die ihren Kriegsschiffen die Erlaubnis dazu erteilen würde, eine militärische Blockade zur Durchsetzung des UNO-Embargos zu errichten und notfalls begrenzte Waffengewalt anzuwenden. Trotz intensiver Verhandlungen im Kreise der fünf Großmächte im Sicherheitsrat habe man aber noch keine endgültige Einigung über einen entsprechenden Resolutionstext erzielt, hieß es gestern. Vor Journalisten sagte der US-Botschafter Pickering zwar, es sei ein Text angenommen worden, der nun an die Hauptstädte weitergeleitet worden sei. Doch der sowjetische Botschafter Wladimir Losinski sprach von weiteren politischen und diplomatischen Bemühungen, denen man eine Chance geben müsse. Auch die Sowjetunion war in den letzten Tagen bedacht, nicht den Eindruck entstehen zu lassen, man laufe mit den Amerikanern auf Kollisionskurs. Die Sowjets sind jedoch bemüht, bei militärischen Aktionen die UNO stärker einzuschalten und den dafür in der Charta vorgesehenen Militärausschuss des Sicherheitsrates einzusetzen. Der Ausschuss hat seit der Gründung der Weltorganisation noch keine Rolle gespielt, obwohl er zweimal monatlich zusammentritt. Die Amerikaner sind grundsätzlich bereit, den Ausschuss in der Irak-Angelegenheit einzuschalten. In welcher Form war jedoch heute noch nicht klar. Zur Stunde tagt der Ausschuss im UNO-Gebäude. Es gibt vielleicht noch einen Grund, warum die Sowjets nicht übereilt handeln wollen. Moskau verhandelt nämlich zurzeit mit dem Irak über die Freilassung sowjetischer Bürger aus diesem Land. Und solange man verhandelt, sollte man keinen Schießbefehl geben, meinte ein UNO-Diplomat. Es sieht so aus, als ob die Lunte am Pulverfass bereits glimmt. Die Frage ist nur, wie viel Zeit noch bleibt oder, um im Bild zu bleiben, wie lang die Lunte ist. Niemand weiß es. Das Pulverfass selbst ist prall gefüllt. Entscheidend sind die Raketenpotenziale. Sie können mit konventionellen, chemischen und zum Teil wahrscheinlich auch mit atomaren Sprengköpfen bestückt werden. Ein Überblick über dieses Potenzial des Schreckens im Krisengebiet gibt uns nun Willi Stoll. Niemals zuvor waren in einer derartigen Krisenlage, in der stündlich der den heißen Krieg auslösende erste Schuss fallen kann, niemals zuvor waren in einer derart explosiven Situation solche Mengen atomarer und chemischer Vernichtungswaffen mit den dazugehörenden Trägersystemen, den Raketen, gegeneinander in Stellung gebracht. Auf amerikanischer Seite vor allem die Bewaffnung der drei Flugzeugträger und ihrer Begleitschiffe, Ein vierter identischer Verband ist noch auf dem Weg. Je mindestens 100 atomare Sprengköpfe. Hinzu kommen insgesamt rund 50 Tomahawk Cruise Missiles. Vom Träger oder seinen Begleitschiffen abgeschossene Raketen, die sich tief und langsam fliegend, hakenschlagend ihren computergesteuerten Weg sozusagen selber suchen. Atomsprengköpfe und Cruise Missiles auch auf den Flugplätzen in der südlichen Türkei, wo weitreichende F-111-Bomber stationiert sind, wohl annähernd 300. Nicht nur die Amerikaner, auch die französischen und britischen Schiffe sowie der sowjetische Kreuzerverband im Golf führen Atomwaffen mit sich, die geschätzte Zahl mindestens 360 Sprengköpfe. Alleine die Armada der Irak-Blockade fährt also rund 700 Atomwaffen gegen den blockierten Irak auf. Mit dem Eintreffen der vierten US-Flugzeugträgergruppe erhöht sich die Zahl um mindestens 100. Nimmt man die Luftwaffe hinzu, kommt man auf rund 1000. Im Falle des Giftgaseinsatzes haben die USA dem Irak massive Vergeltung angedroht. Daher muss auch davon ausgegangen werden, dass die US-Bodentruppen in Saudi-Arabien über Giftgasgranaten verfügen, möglicherweise auch atomare Gefechtsfeldartillerie. Nur so würde die Abschreckung untermauert. Über einige hundert konventionell oder auch chemisch zu bestückende Raketen verfügt der Irak, hat einen großen Teil seiner Batterien bereits in den Süden nach Kuwait verlegt. Die aus der Sowjetunion stammende Scud B hatte ursprünglich eine Reichweite von 280 Kilometern, wurde vom Irak mit sowjetischer, deutscher, ägyptischer, brasilianischer und chinesischer Hilfe jedoch auf 650 Kilometer verbessert. Diese irakischen Raketen erreichen die saudische Hauptstadt Riad, aber auch die Flughäfen, über die die USA derzeit ihren Nachschub abwickeln, sind allerdings mit Streuungen von einem Kilometer und mehr nicht zielgenau. Doch hat der Irak auch bereits eine 1000 Kilometer weitreichende Rakete getestet, entwickelt im Raketenforschungszentrum Saad 16 konventionelle, chemische und auch atomare Gefechtsköpfe, kann seine Raketen und die dazugehörigen Sprengsätze in eigener Produktion herstellen. Über eins sind sich die Experten allerdings einig: Der Irak verfügt noch nicht über Atomwaffen. Keine Klarheit besteht jedoch über Zahl und Qualität der moderneren Raketen des Iraks, an deren Entwicklung Deutsche, Italiener, Spanier, Franzosen, Argentinier, Ägypter und Österreicher beteiligt waren. Und auch der Staatsanwalt in der Schweiz ermittelt gegen einheimische Firmen im Zusammenhang mit der irakischen Chemiewaffenproduktion, aber auch dem atomaren und dem Raketenpotenzial. Um das Schreckensbild aus der Region abzurunden, eine unbekannte Anzahl bis 2500 Kilometer, also selbst bis nach Westeuropa reichende Raketen chinesischer Bauart besitzt Saudi-Arabien. Iran verfügt über wahrscheinlich annähernd 100 ebenfalls verbesserte sowjetische Scud B. Über die wahrscheinlich fast doppelte Zahl dieses Systems verfügt Syrien. Eine ebenfalls verbesserte, auf rund 600 Kilometer erweiterte Scud B besitzt auch Ägypten in unbekannter Zahl. Eine Kurzstreckenrakete von 80 Kilometern Reichweite wird in eigene Produktion hergestellt. Und Israel kann mindestens 100 Atomsprengköpfe vorweisen, verfügt über eigenproduzierte Raketen bis 3500 Kilometer, hat bereits einen Satelliten ins All geschickt. Das schwere Waffenarsenal in der Krisenregion ist atemberaubend. Zu später Stunde grüßt Ihr Mikrofon Volker Wagner. Guten Abend. Nun ist es verstrichen, das Ultimatum, das Saddam Hussein den rund 60 diplomatischen Vertretungen in Kuwait setzte, als er vor Wochenfrist forderte, alle Botschaften hätten bis Freitag 23 Uhr mitteleuropäischer Zeit zu schließen und nach Bagdad zu wechseln. Als Begründung verwies Saddam darauf, dass Botschaften im annektierten Kuwait ihren Sinn verloren hätten, da das Scheichtum ja jetzt zum irakischen Heimatland gehöre. So sieht das also Hussein. Die überwiegende Mehrheit der von dieser beispiellosen Einschüchterungskampagne betroffenen Länder, nämlich etwa 50, sehen das aber anders. Sie haben die Auflösung ihrer Vertretungen trotz teilweiser militärischer Umzingelung abgelehnt. Aber was passiert jetzt? Wie es zur Stunde in der Krisenregion aussieht, wollen wir gleich von unserem Korrespondenten vor Ort erfahren. Zum Thema Golfkrise wollen wir auch einen Blick nach Washington werfen, um zu hören, wie die amerikanische Regierung die Zuspitzung beurteilt. In New York beraten zur Stunde die fünf ständigen Mitglieder des UNO-Sicherheitsrates über eine mögliche Militärblockade gegen den Irak. Auch darüber ein Live-Bericht. Zunächst zum Tagesthema Nummer 1, der Ablauf des Ultimatums in Kuwait. Am Telefon begrüße ich Ulrich Tilgner in Amman. Herr Tilgner, Sie haben die Entwicklungen des Tages verfolgt. Ist das 23-Uhr-Ultimatum folgenlos verstrichen? Nein, es ist nicht folgenlos verstrichen. Die irakischen Besatzungstruppen haben wahrscheinlich schon einigen Botschaften in Kuwait abends das Wasser und den Strom abgestellt. Die Besatzungstruppen hatten dem norwegischen Botschafter in Kuwait mitgeteilt, dass diese Maßnahme erfolgen werden. Am Nachmittag hatten irakische Soldaten die Botschaften der USA, Großbritanniens und Frankreichs umstellt. Und auch weitere europäische Botschaften sind von irakischen Soldaten abgeriegelt worden. Es war quasi ein Militärmanöver im Diplomatenviertel. Immer wieder kamen Truppen angerückt, dann wurden sie wieder zurückgezogen, einige Botschaften wurden umstellt, dann wurden die Plätze wieder geräumt. Es war somit auch ein bisschen Nervenkrieg dabei. Hat es denn Gewaltanwendungen im Zusammenhang mit der militärischen Abriegelung bestimmter Botschaften gegeben? Ist Ihnen da etwas bekannt geworden? Nein, Herr Wagner, bis jetzt ist noch nichts bekannt geworden. Das ganze Vorgehen deutet ja auch darauf hin, dass die Iraker eine Art sanften Druck auf die Botschaften ausüben wollen. Die Maßnahme, Wasser und Strom abzustellen, bedeutet ja praktisch, dass man in diesen Botschaften da nicht mehr arbeiten kann. Ich glaube, Irak hat erkannt, dass man nicht gewaltsam ein Problem lösen kann, ohne die Gegenreaktion der Amerikaner zu provozieren. Und deshalb versucht Irak, seine Ziele durchzusetzen, sich nicht beirren zu lassen, aber mit relativ vorsichtigen Mitteln. Natürlich ist das auch Gewalt, aber eben nicht mit Schusswaffen. Was wissen Sie denn über die etwa 100 Amerikaner, die ursprünglich ausreisen sollten, dann aber doch festgehalten wurden? Wo sind sie jetzt? Sie sind in Bagdad. Das hat ja einen Konvoi gegeben von der amerikanischen Botschaft in Kuwait nach Bagdad. Den Angehörigen der Diplomaten ist die Ausreise erst nicht genehmigt worden, aber vor etwa einer Stunde hieß es dann in Bagdad, dass entschieden worden sei, die Familienangehörigen der Diplomaten in das Ausland zu entlassen. Das heißt, sie werden jetzt wahrscheinlich nach Jordanien weiterreisen, aber die Diplomaten selbst, das heißt also die Männer, sollen bleiben, so lange bis die Botschaften geschlossen worden sind. Das heißt, es gibt jetzt zusätzliche Geiseln. Man will auch wieder mit dem Zurückhalten von Menschen irgendwelche Ziele erzwingen, in diesem Fall die Schließung von Botschaften. Welche Rolle spielt denn der Iran in dem augenblicklichen Nervenspiel? Der Irak hat sich ja vor einigen Tagen arrangiert. Wie weit geht dieses Arrangement? Ich glaube, es ist heute ganz klar geworden, dass der Iran ein Interesse hat, die Aussöhnung mit dem Irak voranzutreiben, aber dass er in der Kuwait-Frage sehr konsequent ist. Der Staatspräsident Rafsanjani hat heute in seiner Freitagspredigt erklärt, die Islamische Republik Iran akzeptiert, wenn ausländische Truppen die irakischen Invasionsverbände mit Gewalt aus dem Scheichtum zurückdrängen. Und damit hat der Iran praktisch den Einsatz von US-Truppen in der Kuwait-Krise gebilligt. Und die Hoffnung des irakischen Präsidenten Hussein, die Islamische Republik als Bündnispartner in der Auseinandersetzung mit den USA zu gewinnen, sind damit eigentlich gescheitert. Soweit Informationen aus der Golfregion. Vielen Dank, Ulrich Tilgner nach Amman. Wir wollen jetzt mit Gunnar Schulz-Burkel in Washington sprechen, der uns sicher einiges über die amerikanischen Reaktionen zu den Ultimaten Saddam Husseins sagen wird. Guten Abend, Herr Schulz-Burkel. Abend. Herr Schulz-Burkel, aus Washington war heute zu hören, die Amerikaner könnten im Falle eines Krieges einen schnellen, entscheidenden Vernichtungsschlag gegen Irak verüben. Das klingt nach Atombombe. Das glaube ich noch nicht. Also man kann heute in der Washington Post lesen, auch in der New York Times, dass mit Sicherheit keine Atombombe eingesetzt wird. Die Amerikaner verlassen sich eigentlich mehr auf ihre Luftwaffe und sagen, wir werden am Boden wahrscheinlich nicht so gut aussehen, aber aus der Luft sind wir einfach viel besser als die Irakis. Und auch gestern hat der Verteidigungsminister Cheney gesagt, man werde mit aller Schärfe gegen irakische Attacken vorgehen. Und Militärstrategen hier in Washington meinen, in der Zeit seien die USA überhaupt noch gar nicht darauf vorbereitet. Immer noch werden Soldaten, Munition und Nahrungsmittel nach Saudi-Arabien geschafft. Und von den geplanten 100.000 US-Soldaten sind bis heute erst etwa rund 40.000 in der Golfregion. Wie lautet denn die gegenwärtige Devise im amerikanischen Verteidigungsministerium? Abwarten und beobachten, wie sich Saddam am Ende selbst isoliert, nämlich wirtschaftlich, militärisch und auch bezüglich der arabischen Welt? Na, ich glaube nicht, dass man sagt, abwarten und zugucken, sondern das Ultimatum ist jetzt seit ungefähr einer Stunde und 15 Minuten herum. Hier in Washington haben wir 17.15 Uhr und man wartet ab, was jetzt passiert. Man kann also, wie gesagt, nur gucken, welche Informationen bekommt man von seinem Botschafter aus Kuwait. Und zum Stand der Lage hat sich heute Abend der Sprecher des Weißen Hauses Marlon Fitzwater geäußert in Kenny Bankport am Feriensitz des Präsidenten. Und sein Stand war halt der, was auch Herr Tegner gerade gesagt hat, irakische Soldaten haben die Botschaft blockiert. Weder können Menschen rein, noch können Menschen raus. Aber das Außenministerium und das Weiße Haus ist immer noch im ständigen Kontakt mit seinem Botschafter Howell in Kuwait. Und sollten die Irakis gewaltsam in die Mission der Amerikaner eindringen, so Fitzwater, dann habe sich das Botschaftspersonal, also diese 10, die noch da sind, den Umständen entsprechend zu verhalten. Das heißt, Widerstand ist von US-Seite nicht vorgesehen. Und das ist zurzeit der Stand, den Fitzwater auch gesagt hat. Was ihn ein bisschen geärgert hat hier war, dass die Irakis wohl immer noch Waffen bekommen. Aus welchem Land, wollte Fitzwater allerdings nicht sagen. In welchen Zeitdimensionen gehen die Amerikaner denn das Unternehmen Wüstenschild an? Unter Umständen könnte die Militärpräsenz ja am Golf eine Zeit lang andauern. Das ist richtig. Jetzt sind ja seit gestern die Zahlen bekannt, wie viele Reservisten man einziehen will, nämlich 46.000. Die ersten wurden heute für angerufen und verständigt, dass sie sich melden müssen. Die ersten sind auch schon eingetroffen in ihren Einsatzstellen. Und ich gehe mal davon aus, was man so hier hört, dass die Amerikaner mit Sicherheit sich auf ein paar Monate einstellen. Vielen Dank für die Informationen aus Washington. Guten Abend, Gunnar Schulz-Burkel. Meine Damen und Herren, ob der Konflikt am Golf am Ende ohne Gewalt gelöst werden kann, hängt vielleicht auch davon ab, ob es gelingt, das verhängte Wirtschaftsembargo gegen Irak wirkungsvoll abzusichern. Deshalb wollen die Amerikaner im UNO-Sicherheitsrat eine Resolution durchsetzen, die den Einsatz von Waffengewalt zur Aufrechterhaltung des Wirtschaftsboykotts legitimiert. 4 der ständigen Mitglieder des Rates, die USA, Frankreich, Großbritannien und, wenn auch nicht hundertprozentig, China, sind dafür. Die UdSSR dagegen hält diese Maßnahme noch für verfrüht. Tilman Rascher in New York, seit Stunden beraten die 5 ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates. Gibt es Ergebnisse zu vermelden? Entführen in der französischen UN-Vertretung, wie sie das seit einigen Tagen hier schon gemacht haben, ein hartes Ringen, offensichtlich noch immer mit der Sowjetunion dieser Resolution zuzustimmen. Es gibt einige Verwirrung hier im Moment an der UNO, ob nun eine Einigung zustande gekommen ist über diese Resolution, mit der ja die Anwendung von, so heißt es wörtlich, bislang jedenfalls in dem vorliegenden Entwurf, minimaler Gewalt zur Durchsetzung der Seeblockade von der UNO autorisiert werden sollte. Sowjetbotschafter Valentin Losinski hatte gestern ja noch Meldungen dementiert, dass es bei den Verhandlungen über eine solche Resolution zu einem Durchbruch gekommen sei. Die Sowjets haben wiederholt deutlich gemacht, dass sie die Tür für Verhandlungen offen halten wollen. Wie lange sie das noch tun wollen, der Zeitraum für dieses Offenhalten scheint sich weiter zu verkleinern. Heute hat ja Michail Gorbatschow dem irakischen Diktator Hussein aufgefordert, die Geiseln freizulassen, oder die Sowjetunion sähe sich gezwungen, weitere Maßnahmen zu ergreifen. Und damit war sicherlich zwischen den Zeilen die UNO-Resolution über eine militärische Seeblockade gemeint. Beobachter gehen davon aus, dass nunmehr eine solche Resolution entweder heute noch am späteren Abend oder aber morgen im Laufe des Tages verabschieden werden wird. Das ist oft gesagt worden, man muss abwarten, ob das nun tatsächlich an diesem Wochenende tatsächlich der Fall sein wird. Kriegsschiffe von UN-Mitgliedstaaten dürften nach Verabschiedung einer solchen Resolution Handelsschiffe stoppen, um zu überprüfen, ob sich Ladung an Bord für den Irak befindet. Herr Rascher, inzwischen wird gemeldet, dass die EG den Sicherheitsrat einberufen will, um Iraks Vorgehen gegen die Botschaften in Kuwait zu verurteilen. Was ist bekannt davon in New York? Das ist bislang der Stand der Dinge. Die EG hat bislang keine Sondersitzung des Sicherheitsrates formell beantragt, über der eben genau über dieses Thema, die verfügte, von Irak verfügte Schließung der Botschaften in Kuwait beraten werden soll. Eine solche Sitzung ist, wie gesagt, noch nicht offiziell beantragt worden. Das hat damit zu tun, dass gegenwärtig die Verhandlungen über die Seeblockade anstehen.